Zeit, die Anfang. Heute geht's nicht nur um dich, um dich, um dich, um dich. Nicht nur um dich. Thank you. Hallo. Effekt. Ja, ganz wenig Effekt. Ich finde so klare Sachen ganz gut. Ist so zu viel Effekt dabei. Schönen guten Abend. Das ist die 14. Nein, Quatsch, 13. Schon eine zu schnell gewesen. 13. Hackyard Bangout Session aus der Werkstatt von CureTronic. Und es geht 2 Stunden. Special. Und natürlich sind ganz viele Leute auch da. Ich fange einfach mal links von mir an. LSL spielt auch den Track aus dem Hintergrund, in dem Hintergrund, den ihr hört. Das Mikrofonkabel ist jetzt nicht so lang genug. Magst du was sagen? Hallo, schönen guten Abend. Es freut mich, hier zu sein in einer lustigen Runde und ein bisschen rumzujammen. Ja, cool, dass das geklappt hat, dass du kommen konntest. Wir haben uns mal getroffen in Dresden und dann standst du mit deinem Nintendo DS da und hast spontan mitgemacht bei einem Set von mir. Magst du kurz vielleicht erklären, was du dabei hast? Also ich habe ein Nintendo DS XL dabei und Nintendo Game Boy Advance SP. Auf dem SP habe ich schon ein Musikprogramm programmiert, das war auch so ein 7-spuriger Sequencer auf Sample-Basis. Und letztes Jahr hatte ich eben angefangen, auf dem Nintendo DS ein Musikprogramm zu schreiben. Also alles selber programmiert, bis auf ein paar Bibliotheken, die man für einen Systemzugriff braucht, aber sonst ist alles von mir. Hast du das auch online gestellt? Teilst du das mit anderen? Das gibt es auch online und das ist als Freeware zum Download da. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal gucken unter checkpoint.untergrund.net/bboy. Da gibt es auch Mixes mit zum Downloaden. Okay, jo. Wir hören noch viel davon heute. Ich hoffe's. Das denke ich mal. Zurück an die Konsole. Okay, der nächste, der dazugehört zu der Circuit Chiptune Crew, neben LSL ist der Störenfried, der bekannt ist für die schräge Runde. Der sitzt so ein bisschen hier an dem Haupt-24-Pult und hat spontan die Rolle des Mischers übernommen, ohne Kopfhörer. Hallo, gut, dass du auch du da bist. Bist du redselig? Ja, geht, moin. Ja, schönen guten Abend hier. Wird ein bisschen rumgeschraubt heute. Ich habe ein paar gehackte und selbstgebaute Geräte dabei. Ansonsten, ja, kann man nie viel sagen. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Bitteschön. Gut, dass es geklappt hat. Okay, ja. Leute, die schrauben, sind nicht so die Leute, die viele Worte verlieren, weil die schrauben ja. Deswegen gehe ich gleich mal weiter. Dann kommt die Kim. Hallo Kim, auch gut, dass du da bist. Hi. Danke. War das jetzt alles? Magst du noch was sagen? Ich drehe Knöpfe heute Abend. Ja, also Kim dreht auch Knöpfe, nicht wie erwartet Cello Strings. Aber es ist okay für euch da draußen. Also es wird nicht so akustisch werden wie angekündigt, sondern es wird rein meta-akustisch. Normalerweise drehen die Herren an den Knöpfen. Wer bist du? Das war ein Gast. Wir sind auch 3 Gäste noch da. Den einen habe ich ein bisschen ausgelassen, aber der kann auch gerne noch was sagen. Und im Hintergrund ist auch noch der Dennis, den wir vor uns überfallen haben, als er gerade fast nackend einkaufen gehen wollte. Aber vielen Dank dem Dennis, er hat nämlich das Internet, was nicht seins ist, bereitgestellt, aber aus seinem Router aus der anderen Etage kommt das Internet. Das Internet selbst kommt von niemandem. Es ist einfach da. Ja, okay, dann kommen wir hier zu dem Werkstattleiter, der sich gerade noch ein bisschen Sprit eingießt, damit der Motor läuft. Den Werkstattleiter Matthias Matterhorn habe ich mal in Berlin getroffen bei dem 19 Zoll Stammtisch. Und dann habe ich ihn hier in Dresden besucht in der anderen Werkstatt. Und seitdem bin ich Fan von den Modularen, die er baut, diese kleinen süßen Spielzeuge. Für mich sind die klein. Ist es okay. Wir wollen ja keine Technikgespräche machen, hast du gesagt. Aber klein und fein. Und ich habe selber nie irgendwie so ein CureTronic-Modul bei mir einbauen können. Aber ich bin total überzeugt, weil der Typ ist eine Bombe. So, magst du jetzt was sagen? Da hast du deinen Spruch noch, den du dir überlegt hast, den halben Tag? Guten Abend, mein Name ist Adolf Hitler, es darf getanzt werden. Vielen Dank. Und jetzt öffnen wir die Runde. Hackard Bangout Session, Circuit Mindbenders of the Valley of the Unsuspecting. Viel Spaß! Yeah. Moderator. Der Alvin. Kleines Mädchen, bist du Spule ohne Sex? I'm going to go to the next one. you can't breathe to the bright and light of day. Living in the weather, living in the weather, living in the weather, and comfort, living in the weather, living in the weather. Not too bad to me, gonna ruin my solitude. Noch was mitgebracht hier. Das wird den Herren und Damen nicht gefallen. Egal. This is the South Side. Fuck! Thank you. Thank you. Thank you.

Yeah. Radiostation braucht Strom. Der kleine Gnom kriegt jetzt Strom. Driving with my bike on the street. Sie sehen aber auch aus heute. Hallo. Wo sind denn mit dem Marmus? Wie kann ich denn hier eine locke Hupe? Brunhilde. Brunhilde. Sind die Opa. Opa von Wagner. Opa, Opa, Ma, und den Opa, ist Opa, ist über der, ja genau, das dachtet ihr jetzt, dass es kommt, aber da habt ihr zu viel nachgedacht, was hat euch in die Bredouille gebracht? Gute Nacht, du hast den Trend verpasst. Zum Glück, Herr Matterhorn, Doktor der Musikwissenschaften, trauen Sie diesem Votum. Oh, ein Zug fährt vorbei. We'll be right back.

Analog Reset. Analog Reset, digital ins Bett. Thank you. tanzt genau wie ich. Du tanzt genau wie ich. Du tanzt das selbe. Concentrated. We're dancing in a square. You dance like I do. I dance du tanzt like mit mir. Das ist mein Leben zu dir. Ich will dich abhängig machen von mir. Du sollst genauso sein wie ich. Du sollst mein Zwilling sein. Du bist die größte Sonne der Welt. Die schenke ich dir. Das ist mein Liebe zu dir. Tanz genau wie ich. Tanz genau wie ich. Und wir kommen zum Schluss. Wir grüßen die Ernst Thälmann. Ernst Thälmann. Glück auf! Feige Thank you. Bang out in the air, in the air. Dynamic resonance affair. Woo! There's someone calling. Calling number one enemy. Hey, yeah, bang, it's still out though. Not coming up from that. Get out on the street. Hey, ist das jetzt die Gangsterstunde hier? Ja. Sipped Mindbenders. LSL. Schräge Runde, Stirnring, Gimling, Electrotonic. geht's euch? Ich kriege positives Feedback. Daumen nach oben. Ja, wir haben auch diverse Hilfsmittel für die Sendung und für die Linie. Das ist gut so, Herr Matterhorn. Also die sind echt ganz schön verrückt hier, die Leute. Hallo? Hat jemand vielleicht meinen linken Schuh gesehen? Ich suche meinen linken Schuh. Einen guten alten Schuh. Oh, da ist er ja. Hey, das ist doch Jesus Sandale. Wie kommt die denn hierher? Damit ist er übers Wasser gegangen. Wenn ich Jesus bin, würde ich weit so. Passiert denn das? Gruß an die USA. Oh. Was ist das? Ah ja. Magst du noch jemanden grüßen? Robert Schmidt. Das ist ein guter Freund von mir. Auch ein guter Freund von mir ist Mario Jahn. Mario Jahn ist ja auch da heute. Und wir haben noch den Ginobert Tonic. Ich grüße Schröni. Ich grüße David Orbach, den Nico. Und auch der A4 Stau zwischen Erfurt und Eisenach. Bitte fahr den kenn ich. Der ist ziemlich anstrengend. Wenn du den zu Gast hast, nervst du. Das nächste Mal ein bisschen mehr Käse, bitte. Ja, wir haben noch 15 Minuten. Los geht's. Ich glaube, das wird eh nicht aufhören heute hier. Es geht doch noch bis morgen früh. Das ist eine Musikrichtung, die ich als Nintendo bezeichne. Thank you. Gibt es nicht. Bitte keine Nerdgespräche in der Geotronik-Werkstatt. Vielen Dank. Hier werden gerade Nerdgespräche geführt. Hallo. Hallo. Für einen Mann das Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer, geb ich meine letzte Mittel her, Mittelmeer, Mittelmeer. Und dringend muss, immer über den Bosporus, Bosporus, Bosporus. Ist es jetzt Kunstmusik hier oder was? We'll be right back. der Herr, mit der Herr, mit der Herr. Und es gibt nicht weg, singen muss, singen muss. Über den Bosporus, Bosporus, Bosporus. So, wow! Oh so, aus oh. Dankeschön! Wow! Brummton in die Air. Hey, danke! Wow! Sprachlos. Hallo, da tickt noch was im Hintergrund. Hört ihr das? Das geht ja jetzt so, eh weiter. Das ist so ein Digitalscheiß. Das kann man nicht abschalten, das nervt. Okay, dann jetzt ist der Moment für noch letzte Worte, falls ihr was loswerden wollt. Das machen wir mal wieder. Spitze, super geil.